Okay, hallo und herzlich willkommen zu unserem Workshop oder zu unserer Input und Diskussion zum Thema Erweiterung oder Verallgemeinerung der Handlungsfähigkeit. Wir wollten es so halten, dass wir uns mal kurz vorstellen, dann einen Input machen zu so ein paar Gedanken, die wir uns gemacht haben und danach dann in eine Diskussion einsteigen. Also ein relativ klassisches Format, das wir jetzt gewählt haben. Willst du anfangen mit einer kleinen Vorstellung von dir? Genau, mein Name ist Stefan Meretz. Einige kennen mich vielleicht aus Einführungsgeschichten, die ich sehr oft mache zur kritischen Psychologie. Und ich wohne in Bonn und genieße es, dass Dennis bei mir mit der Straßenbahn vorbeifährt zur Arbeit und ab und zu anruft und fragt, Zeit. Jo, okay, ich komme mal vorbei abhängen und dann fangen wir an rumzunörden. Ziemlich rumzunörden, ja, genau, das werdet ihr auch vielleicht gleich sehen. Ihr werdet Teil dieses Rumnördens. Mein Name ist Dennis Neumüller, ich wohne auch in Bonn, bin dort tätig als Schulpsychologe, also in der Beratungsstelle für Schulen, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler. Beschäftige mich seit 6 Jahren oder so jetzt mit der kritischen Psychologie, da auch immer wieder viel mit Stefan und mit einigen Leuten, die hier auch sind, in so verschiedenen Zusammenhängen. Beschäftige mich da viel mit kollektiver Selbstverständigung, hatten da ja auch schon eine Veranstaltung hier auf der Ferienuni. Und da geht es auch immer wieder um die Weiterentwicklung der kritisch-psychologischen Begriffe und der Weiterentwicklung von Theorie. Und ja, in dem Zusammenhang wollen wir euch jetzt auch so einige Überlegungen vorstellen, die wir zum Begriff der Handlungsfähigkeit oder genauer gesagt zu dem Begriff restriktive, verallgemeinerte Handlungsfähigkeit gemacht haben. Und wir sind seit einigen Jahren, haben wir immer mal wieder ein Unbehagen mit den Begrifflichkeiten oder auch mit den gesellschaftstheoretischen, philosophischen Grundlagen der kritischen Psychologie und arbeiten uns da immer mal wieder dran ab und sind jetzt auch gerade in so einem Diskussionsprozess. Wir wollen da auch einen Artikel schreiben im Annual Review of Critical Psychology, das in 2 Jahren, glaube ich, rauskommen soll. Und das war nochmal ein Anlass, um uns konkret mit diesem Begriffspaar auseinanderzusetzen. Aber dem Begriffspaar fokussiert unter dem Aspekt, besonderen Aspekt der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit. Schon kann man das nicht auseinanderreißen, aber wir gucken vor allen Dingen auf die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Das wird der Fokus werden, aber das zeigen wir gleich. Genau. Dann fangen wir an. Vielleicht nochmal eine Frage. Wir haben ja geschrieben in dem Abstract, dass es schon voraussetzungsvoll ist, also dass wir schon einsteigen in die Diskussion und es gewisser begrifflicher Voraussetzungen in der kritischen Psychologie gibt, dass nochmal, dass das so klar ist. Uns würde vielleicht noch interessieren, wer ist denn sehr neu in der kritischen Psychologie, sag ich mal. Okay, das sind schon einige. Der Rest ist schon vertraut mit der Grundlegung der Psychologie, schon mal irgendwie damit in Berührung gekommen sind. Wem sagt Handlungsfähigkeit gar nichts? Okay. Niemand gemeldet, alle wissen Bescheid. Okay. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit? Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit? Wem das nicht sagt? Ja. Achso. Ein bisschen sagt es mir schon was. Ja. Okay. Dann Steigen wir ein. Okay. Also, wir wollen Folgendes zeigen. Die bisherige Fassung des Begriffs der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit ist widersprüchlich. Erstens. Zweitens, dieser Widerspruch kann nur aufgehoben werden, wenn wir einen Begriff eines aufgehobenen Kapitalismus haben. Das wollen wir zeigen und wir verwenden für diesen aufgehobenen Kapitalismus den Begriff Kommunismus. Das hört man akustisch nicht so, dass wir da eine feine Differenzierung machen zwischen dem Kommunismus und dem Kommunismus. Das wird inhaltlich noch begründet, warum wir das so nennen, und so eine kleine Abhebung, die aber im Reden nicht auffällt, machen. Ist auch nicht so dramatisch, egal, ob man das mit dem großen einfachen K oder dem C verwendet. Irgendwie was mit freier Gesellschaft. Was und wie, das ist hier der zweite These, werden wir dann versuchen zu entwickeln. So, jetzt kommt zwar quasi der Disclaimer, was wir nicht diskutieren wollen werden, ist das Verhältnis von Kategorien und Empirie. Wir machen jetzt eine Nerd-Veranstaltung. Also wir bewegen uns auf der kategorialen Ebene. Wir sprechen nicht, ja, kann man zum Beispiel mit empirischen Erkenntnissen was über Kategorien belegen oder widerlegen und so weiter. Das sind alles berechtigte Fragen, aber das ist nicht unser Thema. Sondern wir bewegen uns auf der kategorialen Ebene. Also wir gucken sozusagen in die kritische Psychologie, wie wir sie gelernt haben, vor allen Dingen in die Grundlegung der Psychologie, und schauen uns an, wie ist das da gefasst, und gehen unseren Gefühlen nach, da geht irgendwas nicht auf, und versuchen das zu entwickeln und zu begründen, warum wir das widersprüchlich finden. Wie argumentiert jetzt Klaus Holzkamp in eben jener GDP, Grundlegung der Psychologie? Handlungsfähigkeit. Er macht da so einen Herleitungsgang vom Einzeller zur Handlungsfähigkeit, begründet das schön ausführlich, kommt dann im Kapitalismus an, beziehungsweise, nein, halt zu schnell, er entwickelt die Handlungsfähigkeit als Verhältnis von Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen. Also die Handlungsfähigkeit ist meine individuelle Teilhabe an der gesellschaftlich vorsorgenden Produktion der Lebensbedingungen im umfassenden Sinne verstanden, was ich mache, um meine Existenz zu erhalten. Ich kann mich ja nur vermittels der gesellschaftlichen Möglichkeiten daran beteiligen und meine Existenz erhalten. Die Vorstellung eines isolierten, abstrakten Individuums, das sich nur um sich selbst kümmert und sein Leben produziert, ist verfehlt. Wir machen das immer in Vermittlung mit gesellschaftlichen Verhältnissen, und darin sind die Bedingungen und Bedeutungen Handlungsmöglichkeiten oder eben Behinderungen. Das wird in der Kategorienentwicklung die doppelte Möglichkeit genannt. Das heißt, unter den bestehenden Bedingungen zu handeln oder handeln, um die Bedingungen zu verändern. Das hat was mit der Möglichkeitsbeziehung zur Realität zu tun. Die Möglichkeitsbeziehung war die Tatsache, dass die gesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten, also all das, was getan werden muss, damit Gesellschaft funktioniert, für mich individuell immer nur Möglichkeiten sind. Und diese Möglichkeiten sind doppelt gefasst. Ich kann unter diesen bestehenden Möglichkeiten sie realisieren, wahrnehmen, danach dann handeln, mein Handeln ausrichten, oder ich kann gucken, ob ich die Bedingungen dieses Handelns verändere. Das nennt Holzkamp doppelte Möglichkeit. Er sagt, das sind erstmal noch ganz generelle Bestimmungen. Also Menschen haben immer die doppelte Möglichkeit, unter den gegebenen Bedingungen zu handeln oder die Handlungsbedingungen zu verändern. Also auch unter den Bedingungen einer freien Gesellschaft wäre das so. Das ist auch die Grundlage für Holzkamps Begriff der Freiheit, diese Möglichkeitsbeziehung. Diese Freiheit ist aber immer historisch, spezifisch. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem Verhältnis von überhistorischen Potenzen, also diese doppelte Möglichkeit ist eine Potenz menschlichen Seins, der gesellschaftlichen Natur des Menschen und ihrer konkreten Realisierung. Und Realisierung heißt unter unseren Bedingungen Realisierung unter den Bedingungen des Kapitalismus. So, also die Frage ist jetzt, diese allgemeine Potenz, doppelte Möglichkeit, Handeln unter Bedingungen oder Verfügung über Bedingungen, Erlangen durch Veränderung der Bedingungen, wie taucht die im Kapitalismus auf? Und da sagt Holzkamp, brauchen wir ein spezielles Begriffspaar, und dann ist das die restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Auch als Verhältnis. Was heißt Verhältnis? Verhältnis heißt, es gibt nicht die restriktive Handlung oder es gibt nicht die verallgemeinerte Handlung, sondern es gibt Handeln. Und dieses Handeln kann Aspekte restriktive Handlungsfähigkeit haben, Aspekte verallgemeinerter Handlungsfähigkeit haben. Das ist auch die Funktion der Kategorien. Nicht zu klassifizieren, sondern analytische Begriffe zur Verfügung zu stellen, um zu kapieren. Also zu gucken, was sind denn restriktive Momente, was sind überschreitende Momente. Das heißt, es geht immer um so ein Verhältnis, nicht um eine Schubladisierung, Typisierung oder sowas. Genau, wie Stefan ja gerade beschrieben hat, diese doppelte Möglichkeit, das ist erstmal eine überhistorische Bestimmung. Und Holzkamp sagt ja dann, wir müssen diese erstmal überhistorischen Bestimmungen jetzt noch historisch-spezifisch bestimmen. Das heißt, wie drückt sich denn Handlungsfähigkeit im Kapitalismus aus? So, da haben wir einmal einen Pol, die restriktive Handlungsfähigkeit, wie Stefan schon gesagt hat, das Handeln unter Akzeptanz bestehender Bedingungen. Und das geht im Kapitalismus immer im Rahmen von Partialinteressen auf Kosten von anderen. Ja, also das ist die Bestimmung von restriktiver Handlungsfähigkeit, dieses Moments restriktive Handlungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich im Kapitalismus handlungsfähig sein möchte und mich am gesellschaftlichen Prozess beteiligen möchte, um meine Existenz zu erhalten, gibt es immer wieder Aspekte davon, dass ich Bedingungen akzeptiere, bestehende Bedingungen, Herrschaftsverhältnisse auch reproduziere. Das heißt, im Rahmen von Partialinteressen, damit auf Kosten von anderen. Der Gegenpol bestimmt Holzkamp dann als verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, das gefasst ist als ein Handeln zur Erweiterung der Verfügung über die Bedingungen des Handelns. Also nicht nur eine reine Akzeptanz, ein Handeln unter Bedingungen, sondern auch ein Verändern der Bedingungen. Das heißt, die Verfügung über die Bedingungen zu erlangen. Das ist so die Begrifflichkeit, die Holzkamp da wählt in der Grundlegung. Und da gibt es eine bestimmte Perspektive, nämlich in der Perspektive der unbeschränkten Entfaltung der Handlungsfähigkeit unter Einschluss von potenziell allen anderen. Ja, das heißt, die Richtung ist, dass ich handlungsfähig sein kann, mich entfalten kann und dass die Perspektive ist, dass das potenziell alle können. Das heißt, dass der Modus von Partialinteressen und damit das auf Kosten anderer Handelns, dass der perspektivisch aufgehoben wird. Genau, soweit zu diesem Verhältnis. So, jetzt haben wir uns ja dieses Begriffsverhältnis nochmal angeschaut und finden, dass es da einige widersprüchliche Dinge gibt in der Literatur, in der Grundlegung der Psychologie, aber auch in anderen Texten, dass es da bestimmte widersprüchliche Passagen gibt. Und da geht es besonders um den Begriff der Erweiterung, also die Frage, was bedeutet denn eigentlich eine erweiterte Verfügung? Und zunächst in der GDP wird die restriktive Handlungsfähigkeit als individuell unmittelbare Bedürfnisbefriedigung und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit als gemeinsame Erweiterung der gesellschaftlichen Lebensmöglichkeiten verstanden. Also hier ist das entscheidende Moment die Erweiterung. Gleichzeitig spricht Holzkamp aber auch in einigen Passagen in der GDP von der Verfügungserweiterung und Existenzsicherung im Rahmen des bestehenden Ausbeutungsverhältnisses. Also er benutzt dann den Begriff der Erweiterung auch für den Modus restriktiver Handlungsfähigkeit. So, an einer anderen Stelle spricht er dann auch von einer Absicherung, / Erweiterung der restriktiven Handlungsfähigkeit. So, Morus Marquardt ist auf der anderen Seite dann auch der Meinung, das hat er 2010 auf der Ferienuni geäußert, dass Erweitern in Bezug auf Handlungsfähigkeit terminologisch für nicht restriktiv steht. Also Erweitern heißt eigentlich immer dann verallgemeinert. So, also das zum Begriff der Erweiterung und dass es irgendwie widersprüchlich ist. Christina Keindl schreibt dann in einem Aufsatz, dass die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit das Beharren bezeichnet auf der Fragestellung menschenwürdiger Verhältnisse, die menschliche Möglichkeit nicht fortwährend desavouieren. Sie finden ihre empirische Entsprechung allenfalls in emanzipatorischer Tendenz erst vom Standpunkt vernünftiger Utopie. Das heißt, vom Standpunkt des Beharrens auf gesellschaftlicher Fundamentalkritik wird es möglich, unvernünftige und unmenschliche Verhältnisse als solche zu kritisieren und Desavouierung menschlicher Möglichkeiten eben als solche Desavouierung zu fassen. Christina Keine bezieht sich da auf die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit und versucht irgendwie die ein bisschen genauer zu spezifizieren, weil sonst findet das in der kritischen Psychologie kaum statt, also dass der Begriff der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit wirklich mal ein bisschen genauer gefasst wird. Das heißt, immer ja, eine Richtungsbestimmung, und hier schreibt sie, vom Standpunkt vernünftiger Utopie wird es eigentlich erst klar, also findet die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ihre empirische Entsprechung. Es bleibt aber hier noch sehr abstrakt, was vernünftige Utopie heißt, und sie nimmt es ein bisschen zurück gleich im nächsten Satz und spricht da vom Standpunkt des Beharrens auf gesellschaftlicher Fundamentalkritik. Also sie sagt erst eine vernünftige Utopie, sagt dann aber, naja, unter fundamentaler, ja, unter gesellschaftlicher Fundamentalkritik. Ja, also wir wollen gleich zeigen, dass es durchaus richtig ist, dass erst vom Standpunkt irgendwie einer Utopie oder, wie wir sagen, des aufgehobenen Kapitalismus ein Begriff der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit zu finden ist. Genau. Wolltest du noch genau, was? Also der Punkt ist hier sozusagen vernünftige Utopie, jetzt in dialektisch gedacht, bedeutet nicht nur einfach zu sagen, was ich nicht will, sondern zu formulieren, was ich will. Das ist der Begriff der Aufhebung, also der doppelten Verneinung. Ja, also wenn ich etwas nur nicht will, wie zum Beispiel Fundamentalkritik ausdrückt, dann ist damit ja noch nicht klar, was dann durchgesetzt werden soll. Hingegen eine vernünftige Utopie, also die Verknüpfung von Utopie mit Vernunft, macht sie jetzt hier, kann man machen, formuliert einen Zustand oder eine Zielrichtung, die inhaltlich positiv begründet ist und nicht negativ. So, und das Interessante ist hier, dass sie erst sagt, wir brauchen eine positive Formulierung, und die formulieren kriegen wir aber durch negative Formulierung. Und das ist auch in ihrem Zitat sozusagen schon selber widersprüchlich. Sie nimmt sich also selber zurück, sie hat die richtige Ahnung irgendwie, da müssten wir eigentlich hin. Und dann geht sie wieder einen Schritt zurück und dann sagen wir, ist nicht nötig. Genau, das wäre jetzt nochmal auf dieses Zitat von Christina Keindl, dass vom Standpunkt der Kritik, der reinen Kritik, das heißt, das will ich nicht, keine Utopie zu gewinnen ist. Also, Stefan meint, das ist ja erstmal nur eine Negation der Verhältnisse. Daraus leitet sich aber erstmal keine wirkliche positive Formulierung einer vernünftigen Utopie ab. Auch wenn sie implizit eigentlich irgendwo drin sein muss. Ich kann nur Kritik äußern, wenn ich auch irgendwie eine Vorstellung davon habe, dass es anders sein kann. Genau. So, und wir sind jetzt der Ansicht, dass man erst von dem Standpunkt des aufgehobenen Kapitalismus diese emanzipatorische Tendenz, also diese Richtungsbestimmung der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit auch fassen kann. Das heißt, dass die inhaltlich bestimmt werden muss, worauf wir gleich dann zurückkommen. Jetzt wollen wir uns nochmal dieses Begriffspaar restriktiv verallgemeinert anschauen, und wir wollen jetzt das ein bisschen weiterentwickeln. Also wir wollen ein paar Zwischenbegriffe einfügen, wo wir glauben, die sind sinnvoll, das sind sinnvolle Erweiterungen im subjektwissenschaftlichen Kontext oder im Kontext unserer Selbstverständigung, wozu ja kritisch-psychologische Begriffe dienen sollen. Ah ja, genau. Also die Erweiterung der Verfügung über die Handlungsbedingungen überschreitet nämlich den Raum eingeschränkter Handlungsmöglichkeiten. Das ist sozusagen die These, die Holzkamp bringt. Das heißt, die Erweiterung der Verfügung überschreitet den Raum eingeschränkter Handlungsmöglichkeiten. Diese Erweiterung geht aber im Kapitalismus, also unter jetzigen Bedingungen, immer notwendig auf Kosten von anderen. Das wäre unsere These, dass wir innerhalb kapitalistischer Strukturen gar nicht unsere Handlungsmöglichkeiten erweitern können, ohne gleichzeitig anderen Menschen dabei zu schaden. Das ist ein strukturelles Problem. Das ist manchmal auch nicht sichtbar. Das heißt, wenn ich irgendwie Essen kaufe, Klamotten kaufe, schade ich auch gleichzeitig damit anderen Menschen, die diese Produkte herstellen müssen unter ganz unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Oder indem ich Lohnarbeiten gebe, reproduziere ich ja auch das System der Lohnarbeit und reproduziere damit Strukturen, die ich vielleicht eigentlich überwinden will. So, und darin zeigt sich jetzt ein gewisser Widerspruch, wie wir meinen. Das heißt, wir haben ja hier einmal dieses Handeln unter Akzeptanz gegebener Bedingungen, also so wie restriktive Handlungsfähigkeit gefasst ist, und einmal diese erweiterte Verfügung über Handlungsbedingungen. Genau, also das Handeln unter Akzeptanz wird definiert als restriktive Handlungsfähigkeit. Diese erweiterte Verfügung über Handlungsbedingungen wird definiert als verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Also wie Morris Markert das 2010 meinte, erweitern entspricht dem nicht restriktiven Modus. So, wie wir gerade ja schon gesagt haben, trifft das aber unter kapitalistischen Bedingungen ja nicht zu. Das heißt, beide Handlungsmodi sind innerhalb kapitalistischer Verhältnisse auf Kosten von anderen. Es werden immer wieder Strukturen reproduziert, die auf Kosten von anderen sind. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, sowohl das Handeln unter Akzeptanz gegebener Bedingungen als auch die erweiterte Verfügung dieser Handlungsbedingungen ist letztlich in kapitalistischen Verhältnissen auf Kosten von anderen. Das heißt, eigentlich in einem restriktiven Modus, aus dem man nicht rauskommt. Was letztlich heißt, ja, restriktive Handlungsfähigkeit ist gleich restriktive Handlungsfähigkeit, aber kann dann auch nicht diese verallgemeinerte Handlungsfähigkeit sein, wenn wir das Kriterium nehmen, dass diese erweiterte Verfügung nicht auf Kosten von anderen geht. Da würde ich gerne einen kleinen Satz ergänzen zu der Frage, sozusagen, wird das Problem aufgelöst, wenn man da gemeinsam einfügt? Wird nicht aufgelöst? Weil auch wenn man gemeinsam erweiterte Verfügung erreicht, schafft man es nicht, das so zu machen, dass da auch nicht das wieder auf Kosten von anderen geht. Weil das eine Strukturvoraussetzung ist, die auf interpersonaler Ebene nicht aufzuheben ist. Und das ist so ein bisschen das Problem, was da drin steckt, was wir versuchen anzugehen, begrifflich. Diese Aussage, dass im Kapitalismus strukturell alle Handlungen in irgendeiner Weise auch auf Kosten von anderen geschehen, das ist erstmal eine strukturelle Aussage und das passiert an ganz vielen Dimensionen. Also ob das jetzt eine Klasse nimmt oder Geschlecht oder andere Kategorien nimmt, dass es immer Ausschlussverhältnisse gibt oder, wie Stefan sagt, eine Exklusionslogik. Und aus der ich unmittelbar nicht rauskomme, auch nicht kooperativ. Das heißt, nicht mit anderen zusammenschließen und auch für unsere Interessen einzustehen. Das heißt immer aber auch, dass dabei andere Interessen in irgendeiner Weise unter die Räder kommen. Ja, ich nenne mal ein praktisches Beispiel oder zwei, die ich auch vorhin in der Veranstaltung gebracht habe, zur Einführung in die Grundlegung. Erstes Beispiel ist, ich kaufe ein Kleidungsstück, also Dennis hat es im Prinzip schon gebracht, ja, und dieses Kleidungsstück wird in, was weiß ich, in Asien unter Sweatshop-Bedingungen hergestellt und von Frauen, geschlechtliche Arbeitsteilung und unter saumäßigen Bedingungen. Und das heißt, wenn ich das T-Shirt kaufe, was ja durch die Konkurrenzbedingungen auch einen gewissen niedrigen Preis haben soll, das heißt, dieser Produzent erfüllt die Zwangsanforderungen dieses niedrigen Preises dadurch, dass er die Arbeitsbedingungen so schlecht und so billig macht, dass dann die Lebensbedingungen der Frauen da unter die Räder kommen. Dieser Strukturzusammenhang ist mir meistens in der Regel nicht bewusst, aber er ist da und ich stelle ihn faktisch her und reproduziere ihn durch nur den Akt des Konsums, des Kaufens von T-Shirts. Nehmen wir ein anderes Beispiel, was nicht auf die Konsumseite zielt, sondern auf die Produktionsseite, da ist das Gleiche. Nehmen wir an, ich sage, ich finde die traditionelle, konventionelle Lebensmittelproduktion eine Katastrophe, weil sie erstens die Erde zerstört, langfristig unsere Lebensgrundlagen entzieht, schlechte Qualität erzeugt, aber billig ist, das heißt konkurrenzfähig. Jetzt sage ich, ich mache das ganz anders, ich organisiere mich mit Leuten und mache solidarische Landwirtschaft. Ist ein praktisches Beispiel, weil ich das tue. Diese solidarische Landwirtschaft ist jetzt aber kein Außen, sondern ist mitten im Kapitalismus, das heißt in diese Verhältnisse eingebunden, was nicht nur bedeutet, dass auch die sich finanzieren muss, sondern diese Menschen, wir sind ungefähr 300 Konsumentinnen, kaufen dieses Gemüse nicht mehr auf dem Markt. Wir haben also ein Stück Marktsegment rausgenommen, rausgeschnitten, was faktisch bedeutet, dass dieses Gemüse nicht mehr konventionell produziert, verkauft werden kann von anderen. Heißt, wir nehmen den Produzentinnen einen Absatzmarkt mit, heißt, wir entziehen ihnen die Möglichkeit ihrer Existenzsicherung durch Produktion von konventionell produzierten Gütern, weil wir nämlich in einem Konkurrenzverhältnis zu denen stehen, ob wir das wollen oder nicht. Das ist eine Strukturvoraussetzung, die wir auf interpersonaler Ebene der solidarischen Landwirtschaft nicht aufheben können, auch wenn wir uns das vielleicht noch schönreden können, weil wir machen ja was Gutes. Dieses Strukturverhältnis können wir auf interpersonaler Ebene, das ist die Knackaussage, nicht unterlaufen. Und das ist die Problematik, wenn wir sagen, wir wollen gemeinsam oder einzeln erweiterte Verfügung über die Bedingungen erlangen und solidarische Landwirtschaft tut das. Dann gelingt das zwar, aber es schafft diesen Grundwiderspruch nicht weg. Und jetzt ist die Frage, ja, wie gehen wir jetzt damit um, dass das irgendwie ja auch doch wieder dann restriktiv ist oder nicht oder was? Also da schwimmen, fangen wir dann an zu schwimmen und diesen Schwimmen versuchen wir jetzt begrifflich Ausdruck zu verleihen und das kommt jetzt. Ja, dann genau, versuchen wir jetzt mal das ein bisschen aufzudröseln und so Zwischenkategorien einzubauen. Also, es geht um die erweiterte Verfügung über Handlungsbedingungen. So, jetzt sagen wir, es gibt in dieser Erweiterung zwei Momente. Nämlich einmal ein Moment, ein regressives Moment, das heißt, das geht auf Kosten anderer. Damit reproduziere ich Verhältnisse, die der Exklusionslogik entsprechen. Aber wir sagen auch, es gibt immer ein transzendierendes Moment auch. Das heißt, perspektivisch gibt es auch Tendenzen, damit ein Handeln perspektivisch auf Verhältnisse verweist, in denen die Handlungsfähigkeit für alle möglich ist. Also das unter Einschluss von allen, also nicht mehr auf Kosten von anderen, sondern unter Einschluss von allen. Das heißt, diese Erweiterung drösen wir jetzt auf, dass es einen Moment hat, wo es immer noch auf Kosten von anderen geht, und die Reproduktion exklusionslogischer Strukturen, aber dass es auch ein transzendierendes Moment gibt. Genau. Dieses regressive Moment, das ist ja unter kapitalistischen Bedingungen immer Teil der Verfügungserweiterung, das heißt, dieses strukturell nahegelegene Handeln auf Kosten von anderen, das betrifft auch eine bestimmte Beziehungsstruktur, die Stefan negativ reziprok benennt. Und dieses transzendierende Moment, darin steckt, dass die Entwicklung der anderen eine Bedingung ist meiner eigenen Entwicklung. Oder anders gesagt, dass das in Richtung von Verhältnissen geht, in denen die freie Entwicklung eines und einer jeden Bedingung für die freie Entwicklung aller ist und umgekehrt. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest von Marx und Engels, wo sie, also Marx und Engels, die ja auch wenig eigentlich über die freie Gesellschaft sagen, aber in diesem Zitat das doch aufscheint. Also wir auch finden, das ist recht schön. Also dass meine Entfaltung die Bedingung für die Entfaltung aller ist und umgekehrt, dass das sozusagen ein inklusives Verhältnis ist und nicht wie unter kapitalistischen Bedingungen, dass mein Handeln immer auf Kosten auch von anderen geht. Genau. So, wir wollen jetzt eine Zwischenkategorie einfügen, nämlich diese Zwischenkategorie der erweiterten Handlungsfähigkeit. Das will ich hier nochmal zeigen. Also, das hatten wir gerade schon, Handlungsfähigkeit im Kapitalismus, dieser restriktive Pol und der verallgemeinerte Pol. Auf der einen Seite das Handeln unter Akzeptanz der Bedingungen und die andere Seite das Handeln zur Erweiterung. Jetzt haben wir gesehen, diese Erweiterung hat verschiedene Momente, Aspekte. So, wir tauschen jetzt erstmal diesen Begriff der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit aus und sagen, auf dieser Seite haben wir die erweiterte Handlungsfähigkeit. Ja, das heißt, wir versuchen irgendwie unsere Handlungsfähigkeit zu erweitern. Und das ist hier dann auch dieses regressive, aber auch das transzendierende Moment gibt. So, das sieht dann so aus. Das heißt, wir haben einmal sowas, was wir erweitert restriktive Handlungsfähigkeit nennen. das ist diese Verfügungserweiterung, es ist eine Erweiterung, aber immer noch im Rahmen von Partialinteressen und auf Kosten von anderen. Also das ist dieses exklusionslogische Moment. Und dass wir dann aber noch dieses transzendierende Moment haben, und das nennen wir dann wieder verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, nämlich, dass diese Verfügungserweiterung eben in Richtung einer inklusionslogischen Gesellschaft, einer freien Gesellschaft führt. Das heißt, dieses Kriterium der Erweiterung ist nicht unbedingt das Kriterium für verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, sondern dass wir da unterscheiden müssen zwischen einer, wie wir sagen, regressiven und einer doch verallgemeinerten oder transzendierenden Erweiterung. Es gibt kein Beispiel. Weil es nämlich tatsächlich, und da stimmen wir dann wieder mit der traditionellen Fassung überein, eine Richtungsbestimmung ist. Wir haben jetzt eher bis hierhin nur gesagt, Erweiterung als Kriterium alleine reicht nicht aus. Das war jetzt die Knackaussage, sondern wir müssen bei Erweiterung unterscheiden, welche Momente, also auch wieder Verhältnis, ja, und da gibt es eben wieder das Verhältnis von beiden. Und jetzt stehen wir quasi sozusagen, jetzt haben wir die Problematik verschoben, weil wir stehen an dem gleichen Punkt wie jetzt vorher auch. Und jetzt sagen wir, ja, das ist eine Richtungsbestimmung. Aber wir haben jetzt erstmal den ganzen Ballast mit auf Kosten von anderen definitorisch weggeschoben in das andere Moment. Aber jetzt stehen wir wieder vor der Leerstelle, na, was ist denn das jetzt so? Also, ja, also diese Richtungsbestimmung müssen wir jetzt füllen. In welche Richtung soll das denn gehen? Genau, machen wir weiter. Ja, was ist das denn? Genau, da kannst du mal... Bin ich das jetzt? Kannst du machen? Glaub, ja, ich glaube doch. Ja, also wenn die erweiterte Verfügung nicht ausreicht, was dann? Anders gefragt, wie kann die Richtung bestimmt werden? Unsere These, die kann nur dadurch bestimmt werden, indem wir das Ziel, auf das es verweisen soll, wo es hingehen soll, dass man die bestimmt. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das war ja der zweite Teil unserer These. Ne? Wir brauchen diese inhaltliche Beschäftigung mit dem Ziel. Das ist das, was Christina Keindl auch unter diesem Standpunkt vernünftiger Utopie, glaube ich, meint. Wir sagen, wir müssen den Standpunkt vernünftiger Utopie, um dieses Wort zu benutzen, kann man sich überlegen, ob das gut ist oder nicht. Wir müssen uns damit beschäftigen, was da inhaltlich mit gemeint sein kann. Nun kann man dazu kommen, geht nicht. Wir sagen, doch. Die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ist nämlich eine zu verallgemeinernde Handlungsfähigkeit. Die zu verallgemeinernde verweist auf die allgemeine Handlungsfähigkeit. Wir führen also jetzt einen neuen Begriff ein, nämlich die allgemeine Handlungsfähigkeit. Verallgemeinerung ist nämlich dieses Richtungsmäßige und die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ist das, was wir dann hätten, wenn wir uns nicht mehr auf Kosten von anderen durchsetzen müssen, um unsere Existenz zu sichern. Also, allgemeine Handlungsfähigkeit, so unsere Bestimmung, ist das unbeschränkt realisierte Potenzial menschlich-gesellschaftlicher Entwicklung. Also ist das, was sowieso menschliche Möglichkeit ist, ist die Realisierung menschlicher Möglichkeit, relativ schlicht. Und was ist menschliche Möglichkeit? Das hat Holzkamp in seiner GDP, in dieser Kategorialanalyse nämlich bestimmt, was das ist. Zwar nur auf kategorialer allgemeiner Ebene, aber genau auf dieser Ebene sagen wir, können wir mitgehen und weiterdenken. Wo wir nicht mitgehen können, wo wir nicht weitergehen können, ist auf der Ebene der Beschreibung. Deswegen ist es jetzt wichtig, einen Unterschied zu machen von Kategorien und Beschreibungsbegriffen. Oder wie Moritz Marquardt sagen würde, auf der Seite der Beschreibung, von Auspinseln. Wir können die Utopie, die Zukunft, eine freie Gesellschaft nicht auspinseln. Wir wissen nicht, wie die dann aussehen wird, wenn man sich umgucken würde und da drin stünde. Was wir aber machen können, ist, sie kategorial zu bestimmen. Aus der Potentialität menschlicher Möglichkeiten, aus der Potentialität der gesellschaftlichen Natur des Menschen. Und darüber hat Holzkamp auf der kategorialen Ebene eine Menge gesagt. Und das müssen wir jetzt versuchen auszubuchstabieren, weiterzudenken auf dieser kategorialen Ebene sozusagen. Wenn das eine menschliche Möglichkeit ist, wie sieht dann die Entfaltung dieser Möglichkeiten aus? Heißt die volle Teilhabe an der bewussten Verfügung über die gesellschaftliche Vorsorge? Ihr merkt schon, wir machen nichts anderes, als sozusagen die Holzkampfschen Bestimmungen zu nehmen und sagen, das, was er als Potenz formuliert haben, da sagen wir, das wird jetzt auch tatsächlich so umgesetzt, dass es eben diese Einschränkungen nicht gibt, sondern wir eine Form haben, in der wir die bewusste Verfügung genau vollständig organisiert kriegen. Wir haben noch nicht gesagt, wie das geht, aber wir können auf dieser kategorialen Ebene erstmal ein Stück weiterdenken. Nicht? Versus die beschränkte, entfremdete Verfügung, die unter unseren Bedingungen möglich ist. Wir haben ja nicht keine Verfügung, aber die ist eben sehr beschränkt und sie ist vor allen Dingen entfremdet. Das heißt, es ist immer schon vorgegeben, in welcher Weise wir das machen müssen. Nämlich zum Beispiel, indem wir am Markt andere wegkonkurrieren oder indem wir als Arbeitskraftunternehmerinnen, wie auch immer, selbstständig oder nicht, abhängig beschäftigt, immer andere wegkonkurrieren müssen. Wir haben eine positiv reziproke Beziehungsstruktur, was bedeutet, der oder die andere, auch auf der interpersonalen Ebene, ist erstmal nicht potenzielle Konkurrent, Konkurrentin, sondern strukturell die Person, die ich einbeziehen möchte, also ein positives Verhältnis dazu habe, weil die nämlich ja als konkrete andere Person potenziell meine Entfaltungsbedingung ist. Ich bin also daran interessiert, dass sie oder er oder wie auch immer sich entfalten kann, weil das die Entfaltungsbedingung für mich wieder verbessert. Das ist wieder eine kategoriale Bestimmung, ja, das ist ja wieder eine Möglichkeitsbeziehung. Das muss nicht so sein, dass ich jeden, der vorüberkommt, dann zack, einbeziehe, sondern es ist eine Strukturbeziehung, die, wenn ich sie realisiere, in einer Form geschieht, die nicht Konkurrenz bedeutet und auf Kosten von anderen. Und wir wissen, das ist keine interpersonale Angelegenheit, sondern das ist gesellschaftlich vermittelt, hat aber was mit den Strukturen zu tun, mit dem nahegelegten Handeln. Intersubjektivität ist die basale Beziehungsform und nicht Instrumentalität. Unter unseren Bedingungen ist Instrumentalität nahegelegt und wir müssen sozusagen gegen den Strom des nahegelegten instrumentellen Verhältnisses zueinander durch bewusstes, solidarisches Handeln intersubjektive Bedingungen erstmal herstellen, zum Beispiel um uns zu verständigen. Das gelingt auch partiell, gerade auf der interpersonalen Ebene, aber es gelingt nicht in einer Weise, dass über den interpersonalen Weg sozusagen dann auf einmal die gesellschaftlichen Verhältnisse so sind, dass es nur noch dieses intersubjektiven Beziehung als nahegelegte Form gäbe. Das ist nicht so. Das ist für uns der Kommunismus. Auf dieser Ebene der individualen Bestimmung. Und jetzt gehen wir sozusagen auf die Ebene der Gesellschaft, was das auf der Seite der gesellschaftlichen Ebene jetzt heißt. Also das ist schon ein Teil sozusagen für uns von Bestimmungen, von kategorialen Bestimmungen kommunistischer Verhältnisse. Aber was heißt das jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene? Unserer Auffassung nach, da haben wir uns mit beschäftigt, sind die Commons die Elementarform der gesellschaftlichen Produktion, Reproduktion. Die übrigens nicht mehr gespalten sind in unterschiedliche Sphären, sondern Produktion und Reproduktion sind identisch. Und man könnte sagen, alles ist Reproduktion. Unter unseren Bedingungen ist die Ware die soziale Elementarform der gesellschaftlichen Produktion. Haben wir gelernt von Marx. Steht im ersten Satz vom Kapitalband 1. Die Ware ist die Elementarform unserer Verhältnisse. Und die Ware ist nicht ein Ding, sondern die Ware ist ein soziales Verhältnis. Und der entwickelt dann in seinen drei Bänden, was das sozusagen dann für die gesamte gesellschaftliche, ökonomische Struktur bedeutet. Mit Ware, Wert, Tauschwert, abstrakte, konkrete und so weiter. Das machen wir jetzt hier nicht. Sondern wir sagen nur, okay, wenn das die Ware, die soziale Elementarform unserer Verhältnisse ist, dann brauchen wir eine andere soziale, basale elementare Form, wie Produktion, das heißt gesellschaftlich vorsorgende Herstellung unserer Lebensbedingungen umfassend verstanden, funktioniert. Und das sind die Commons. Wir können uns über Commons unterhalten, warum die Commons und wo der Begriff herkommt, aber wir setzen das jetzt erstmal, da steckt natürlich eine längere Beschäftigung damit hinter. Jetzt kommen so ein paar Bestimmungen, die damit verbunden sind, die Resultat der Commons-Forschung sozusagen sind. Eine Bestimmung ist die Ex-Ante-Produktion. Was bedeutet es? Und unter unseren Verhältnissen haben wir eine Ex-Post-Produktion. Heißt, es wird erst produziert und dann im Nachhinein, Ex-Post, gesellschaftlich vermittelt. Die Vermittlung kommt nach der Produktion. Und die Vermittlung geschieht über einen Markt. Also ich als Produzent bringe dann meine Waren dahin und dann habe ich Glück und kann sie verkaufen oder Pech und sie sind unverkäuflich. Es stellt sich erst im Nachhinein heraus, ob sie gesellschaftlich gebraucht werden. Und brauchen heißt bei uns gekauft werden. unter Bedingungen mit Commons wird vorher geguckt, wird sozusagen vorher vermittelt, ganz schlicht gesagt. Wird vorher geguckt, welche Bedürfnisse gibt es, welche Bedürfnisse zum Beispiel stehen in Konkurrenz zueinander, wie können konkurrente Bedürfnisse so vermittelt werden, dass wir die Produktion dann danach organisieren. Während im Kapitalismus stellt sich die Vermittlung konkurrierender Bedürfnisse gar nicht erst als Frage, sondern die taucht dann im Nachhinein auf, nämlich faktisch als Schädigung, zum Beispiel von Umwelt. Oder wir hatten dieses Beispiel mit der T-Shirt-Produktion als Schädigung von Menschen durch unmögliche Produktionsbedingungen, die wiederum ex post aufgefangen werden können, zum Beispiel durch Gesetze. Dafür ist dann der Staat da, deswegen ist Staat auch so wichtig im Kapitalismus. Nicht? Kapitalismus ohne Staat geht gar nicht, weil der muss genau diese Vermittlung, diese Ex-Post-Vermittlung regeln. Der muss Rahmenbedingungen setzen, in denen das dann stattfindet. Aber er rennt strukturell immer hinterher, der Staat. Deswegen ist eine Vorstellung, man könne über den Staat, zum Beispiel über Staatssozialismus oder sowas, die Sache regeln auf der Grundlage von Warenproduktion, für uns abwegig. So eine ganz kurze Begründung. Konkret müsste man da jetzt reingehen und erklären, was integriertes digmergisch-polyzentrische Netzwerkvermittlung bedeutet. Ich will nur andeuten, da gibt es längere Forschungen, Untersuchungen dazu, die so eine Mischung aus kategorialer Weiterentwicklung und konkreter Empirie sind, weil nämlich, das ist die These, wir nicht nur von einem fernen Utopia sprechen, was irgendwann mal kategorial möglich sein soll, hypothetisch, sondern da sich alle Prozesse ja immer aus Vorformen entwickeln, können wir heute schon Vorformen dieser Produktionsweisen finden. Da es Vorformen unter unseren Bedingungen sind, notwendig in widersprüchlicher Weise. Denn Commons gibt es heute schon. Die erwähnten solidarische Landwirtschaft ist ein Commons. Und ich kann euch einen langen Vortrag halten, was da alles für Widersprüche drinstecken. Kann euch aber meiner Meinung nach auseinandernehmen, warum ich denke, dass das keine Widersprüche sind, die in den Menschen liegen, schon mal gar nicht. Keine Widersprüche sind, die nicht aufzuheben wären, sondern Widersprüche sind sozusagen importierte Widersprüche unter den Realisierungsbedingungen kapitalistischer Umwelt, die eben strukturell feindlich ist. Kommunismus sind für uns allgemeine Inklusionsverhältnisse. Jetzt kommt das Zitat, das Dennis schon gebracht hat, nämlich, das ist eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das nennen wir allgemeine Inklusionsverhältnisse, weil das ist kein kategorisches Imperativ, wie es manchmal betitelt wird, sondern es ist eine strukturelle Fassung von, es ist eine Strukturbestimmung. Also wird meiner Meinung nach immer so ein bisschen unstrukturell gelesen, sozusagen wie so ein moralisches Imperativ, ist es aber nicht. Das können wir nur anreißen und ihr könnt einfach sagen, nö, glauben wir nicht, ist legitim. Wir würden sagen, wir können dazu viel, viel mehr erzählen, was das inhaltlich noch begründet, und diese Diskussion ist notwendig, aber uns interessiert, nehmen wir mal an, das stimmt jetzt, was bedeutet das für die Kategorie der Handlungsfähigkeit? Weil wir standen ja auch noch wieder vor dem verschobenen Problem, etwas über die Handlungsfähigkeit zu sagen. Ich glaube, jetzt bist du wieder dran. Ne? Ich noch? Mach mal weiter. Mal weiter? Ja. Ich noch? Du noch? Ja, mach noch. Okay. Also jetzt kommen wir nochmal zu dem Bildchen. Hatten ja hier an die Stelle der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit in dem Bildchen die erweiterte Handlungsfähigkeit gesetzt, dann gesagt, okay, erweitern alleine reicht nicht aus, weil das für hat eben dieses regressive Moment, also unter Exklusionsbedingungen geht das wieder auf Kosten von anderen. Wir hatten die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit und das war verfügungserweiterndes Handeln in Richtung allgemeiner Inklusionsverhältnisse und da hatten wir ja den Begriff der allgemeinen Handlungsfähigkeit verwendet. Das ist jetzt unser Vorschlag, das kategoriale Verhältnis von rückwärtsgewandten, regressiven, vorwärtsgewandten, transzendierenden, den Kapitalismus überschreitenden Momenten zu fassen. Es löst aus unserer Sicht zwei Fragen für uns. Diskussionsangebot. Erstens, warum ist das so schwierig mit der Erweiterung als Kriterium? Weil das nicht alleine ausreicht. Erweiterung kann eben für das oder das stehen, für regressives oder transzendierendes Moment. Und zweitens, Wir brauchen die Richtungsbestimmung und die müssen wir inhaltlich füllen und da machen wir einen inhaltlichen Vorschlag von Verhältnissen, die wir Kommunismus nennen. Stimmt. Danke.